Miteinander sprechen. Übung 6. Hören Sie das Lied und singen Sie mit. Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider. Weiß, weiß, weiß ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so weiß ist, weil mein Schatz ein Bäcker, Bäcker ist. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Grün, grün, grün ist alles, was ich hab. Was ich hab, darum lieb ich alles, was so blau ist, weil mein Schatz ein Matrose ist. Grau, grau, grau sind alle meine Kleider. Grau, grau, grau ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so grau ist, weil mein Schatz ein Maurer, Maurer ist. Was ich hab.